mit meinen Klagen die Berg und Trocken. Klagen mit meinen Klagen die Berge und Trocken. Die Berge, die Trocken. Die Gattin den Knaben, wollt sie der Schmach entführen, wollt ihn der Fremde Verbannung uns erwählen. Find ich ihn endlich, was muss ich sehen, verraten sein Geheimnis, er ist erkannt. Doch dies geringe Sinnen sollten nicht Erfüllung finden. Ihnen kehr ich wieder, muss erfahren, dass die ehrlose Frau verraten alle treu. Herr, das war Täuschung, eure Gattin blieb euch treu. Was sagst du, mein Unold, redest du wahr? Reiner ist nichts auf der Welt als rote Linde. Sehet es selbst, sie soll euch lebend wissen. Hulden, geht voraus, ich folge euch. Mir ein Gott, Vasallen und Krone, löscht er mir nur dies eine rote Linde des heil'ge Treue. Ich bin. mich wohl, erfülle, was ich fordere. Berthunaufs geht mein Leben, fordere alles, wieso feins das Leben? Das Leben Garibalds. Ich dieses. Dies hünsche Leben will Rodelinde nicht, sei beruhigt. Alles sonst sei gewährt, das schwör ich dir. Vor aller Welt vollende dann dein Werk als Verbrecher. Sieh hier diesen Knaben, vor meinen Augen töte ihn. Verbrechen ohne Zahl beginnst du schon, dies fehlt noch deinem Ruhm. Im Wald du rasest, das fordere ich, erfüll es, wenn du kannst. Du höhnst mich. Nein, mein Wort ist bitterer Ernst. Die Mutter bleiben des rechtmäßigen Herrschers und Gattin wären des Tyrannen. Wie könnt ich das zugleich? Wohl überlebt ist die Bedingung. Ach, Herrin, meine Liebe, spottest du so? Ich sprach als Königsmutter, für Mörderisch und Flavius. Den König triebst du fort, sein Sohn steht hier. Niemals erhältst du mich, solange er lebt. solchen Grußes nicht würdig. An dir konnt ich zweifeln an deiner Treue, hier dir zu Füßen flieh und deine Verzeihung. O du Reine, ach, vergib mir. Unsere Leben weiß nichts von Schuld. Wir erwerben zum Glück. Du Seele meiner Seele. Ihr Vergessene, was ist das? Seht doch die Sprüde. Was will ihr? O Herr des Himmels! Das ist die Treue von Trauer und Tränen um den Gemahl. Rimpelt der Herr wieder ihr Hand und Krone, aber die Stolze heißt ihn ab. Ihr ahnt nicht, wer wisst, was sag ich, was tu ich? Doch den ersten Besten als Buhler nimmt sie an, die keusche Königin. Herr Grimwald! Tyrann, du schmähst eine Reine, was sollst du nicht? Unschuldig ist sie, die den Gatten nur geküsst. Ich bin König Bertharich. König Bertharich? Glaub ihm nicht. Bertharich ist tot. Meine Ehre zu retten, nimmt er sich so. Ist nicht Beweis für die Wahrheit, die Seelenangst Rodelinden zu mich. Werft ihn in den Kerker und tu, hör an, es sei dieser Mann, wer er sei, küsse ihn zum letzten Mal, denn niemals im Leben siehst du ihn wieder. Sein Leben auserlassen, sein Leben lassen. Ihn trifft der Tod, ihn trifft der Tod. Ob Buhle oder Gatte, ob Gatte oder Buhle, er sei bereit zum Tod. Sollte es nicht genug sterben leicht. Sterben, Härter trifft mich dir.